Wir begrüßen Sie nun am Abend des Pfingstmontags zu einem Hörspiel, dessen Ausstrahlung bereits im März vorgesehen war, dann aber aus aktuellem Anlass entfallen musste. Wo Frau Becker wohnt, von Karl-Heinz Bölling. Das Hörspiel, ein Monolog, ist eins der Stücke aus unserer Reihe Speaker's Corner. Wie zuweilen in der berühmten Ecke des Londoner Hyde Parks, der dieser Reihe ihren Titel verdankt, haben wir auch hier Reden und Stellungnahmen versammelt, die zumindest als nicht alltäglich eingestuft werden können. In unserem heutigen Hörspiel spricht eine Frau, die 60 Jahre alt und Witwe ist, einmal aus, was ihr schon lange auf der Seele lag. Also Brille. Wo Frau Becker wohnt. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Frau Becker geht im eigenen Haus hin und her. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus mit Garten. Der Mann von Frau Becker ist vor 5 Jahren gestorben. Der Sohn von Frau Becker wohnt in einer anderen Stadt. Das Haus ist nur von Frau Becker bewohnt. Gut. Also Spitzen, wir gehen heute in den Wald. Einfach so, einfach spazieren. Hm? Ich überlege. Gibt's Regen? Nein, Spitzen, die Sonne scheint, es ist warm. Hast du etwas gesagt, mein Schatz? Alter Brombeer, was hast du denn? Was passt dir nicht? Du könntest den Rasen mähen. Ich hacke das Gras zusammen. Nein, ich habe keine Lust, den Rasen zu schneiden. Ich werde heute überhaupt nichts tun. Aber Schatz, du bist so bleich, so weiß wie Schnee geworden. Ich rufe sofort einen Krankenwagen an. Spötzchen, wollen wir heiraten? Oh, sei endlich still, du alte Ziege, und sprich nicht mit dir selber. Du bist Edeltraut Becker und längst kein Spätzchen mehr. Und dein Schatz, Dein Schatz liegt auf dem Friedhof. Alte Dumme, kannst du auf zu heulen. Seit Wochen wachsen die Bäume und Blumen und das Gras in meinem Garten hoch. Ich kann das nicht mehr schneiden. Ich bin 60 Jahre alt und habe nicht mehr die Kraft dazu, den Garten in Schuss zu halten. Ich habe genug damit zu tun, das Haus zu putzen und in Ordnung zu halten. 2 komplett eingerichtete Wohnungen, Keller und Dachboden. Ach, wenn ich 20 wäre. Aber das bin ich nicht. Mein Mann und ich haben dieses Haus gebaut. Vor 30 Jahren, glaube ich. Und dann wurde unser Junge geboren, war schon erwachsen und war weg. Zog einfach in eine andere Stadt. Erst dachten wir, er findet kein Mädchen, aber jetzt lebt er seit vielen Jahren mit einer Frau zusammen. Die ist aber 10 Jahre älter als mein Junge. Er hat immer hier unten bei uns gewohnt, bis er 19 war. Und dann ist er nicht etwa nach oben in die schöne Wohnung gezogen, sondern er entschwand. Da sind die Treppen, da geht's hinauf nach oben. Schatz, du bist ein Schwein. Warum putzt du dir nicht deine Schuhe fester ab, wenn du von draußen kommst? Ich wische etwa einmal in der Woche den Hausflur. Es sammelt sich immer etwas Dreck an. Außerdem habe ich immer schon, seitdem ich hier bin, einmal in der Woche den Flur gewischt. Natürlich habe ich früher nicht so viele Selbstgespräche geführt, Schatz. Ich habe doch immer alles getan. Ich meine, dir dein Essen gekocht, deine Wäsche gewaschen und... Ich brauch doch nicht allen Scheiß aufzählen, den eine Hausfrau Tag für Tag macht. Das bisschen der Hasenbraten ist ganz vorzüglich. Ich habe ein Stückchen Hundescheiße beigetan, mein Willi. Ach, Quatsch, das habe ich natürlich nicht getan oder je gesagt. Schatz, willst du zu dem Hasenbraten Kartoffeln oder Klöße haben? Mehr zum Nachtisch? Apfelklein, was? Und dann, was machen wir dann? Oh, klasse, wir fahren mit dem Auto einfach ins Blaue und machen ein duftes Picknick. Hast du gehört, Peter, wir machen heute ein Picknick. Ja, Mama, ich freue mich. Also, ich höre weder die Stimme von meinem Jungen oder von meinem Mann jetzt. Hier. Aber der Fleck, dieser Fettfleck auf der Flurtapete, das sind so Andenken. Willi Becker. Also mein Mann hat hier gesessen, Kopf an der Tapete, etwa so, ja, und gelesen. Was? Die Tageszeitung. Auf der kalten Treppe. Komm doch rein. Warum liest du die Zeitung im Flur auf der Treppe? Bist du verrückt, Willi? Edeltraut, lass mich in Ruhe. Ich will in aller Ruhe meine Zeitung lesen. Wieso, Willi? Hast du in unserer Wohnung keine Ruhe vor mir? Dann kann ich ja ausziehen. Ich bin natürlich geblieben. Wo sollte ich auch hin? Und er? Na, der wird doch verkommen ohne mich. Der erste Fleck auf der Hose, der zweite Fleck, dreckige Fingernägel, schließlich die ganze Wohnung voller Müll. Ich habe beim Gärtner, also der da hinten seinen Betrieb hat, einen Legatvertrag abgeschlossen. Oh. Das weißt du doch, Edeltraut. Warum wiederholst du dir das? Schreib's dir auf. Wer will mir befehlen, nicht mit mir selber zu reden? Wer? Ich habe beim Gärtner einen Legatvertrag abgeschlossen. Basta. Ich kann in meinem Alter nicht jeden dritten Tag zum Friedhof gehen und Unkraut zupfen oder Igelscheiße wegmachen. Haben Sie schon mal einen Menschen gesehen, der 5 Jahre in der Erde liegt? Dann wird Ihnen übel und Sie wollen überhaupt keine Blumen mehr auf sein Grab legen. Edeltraut, sag mal, spinnst du vielleicht? Komm, Schätzchen, wir gehen nach oben in Peters Wohnung. Du weißt doch, da muss mal gelüftet werden. Was? Mein Junge ist nicht da. Ja, dann sind wir ja ungestört. Vielleicht schläft er noch. Nein, im Schlafzimmer ist er auch nicht. Ja, dann sind wir ja wirklich ungestört. Wissen Sie, Herr Wohnzimmerschrank und Frottisch, wenn Sie hier immer so allein ohne Menschen sind, dass Sie nie benutzt werden und wie neu aussehen, finde ich scheiße. Komm, Edeltraut, na komm schon. Wohin, Willi? Na, wieder nach unten, Spitzchen. Ach, Willi, mein Schatz, wie schnell vergeht die Zeit. Erst waren wir gerade verheiratet und heute lebe ich altes Mädchen. Ich meine, ich alte Frau. Naja, so alt bin ich ja nun auch wieder nicht. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ja. Dass ich furchtbar alleine bin. Nur ess, mein Junge, du musst was essen, auch wenn du Scharlach hast, du musst was essen. Warum isst du nichts, Peter? Willi, Peter isst sehr schlecht. Ich gehe morgen mit Peter zu einem Arzt. Meinst du, ich sollte mit Peter zum Arzt gehen? In meiner Wohnung klingelt das Telefon. Ich bin aber nicht da. Bin hier in Peters Wohnung. Leider ist Peter nie hier eingezogen. Er wohnt mit einer Frau, die sage und schreibe 10 Jahre älter ist. Das Weib hat meinen Jungen verhext. Ach Quatsch. Ist eine brave Frau. Mein Junge ist froh, dass er eine Frau gefunden hat. Ich doch auch. Aber warum ziehen die beiden hier nicht ein? Ich weiß doch nicht. Dieses verdammte Telefon bimmelt bis hierher. Ist mir wurscht, wer dran ist. Ich habe vor einer Woche an das Fernmeldeamt geschrieben und ich will, dass das Telefon abgeholt wird. Ich bezahle die teure Grundgebühr, keiner ruft mich an. Und wenn, dann nur Peters Blabla. Das Blabla ist eine gute Ausrede, nicht zu mir zu kommen. Die haben ein Auto. Wir telefonieren, Mama. Ich gehe nicht mehr ans Telefon. Die sollen hier erscheinen. Halt die Klappe, du blödes Ding, halt die Schnauze! Das Haus ist bezahlt. Ich bekomme eine gute Rente. Tja, glauben Sie, ich habe eine Macke und hole mir Mieter in mein Haus. Da kann ich ja gleich zur Miete ziehen. Die stellen ihre blöden Kinderwagen in den Hausflur. Die stellen ihre dummen Autos vors Haus. Die schreien und trampeln auf meine Nerven rum. Und die Möbel? Oh ja. Ja, wo soll ich denn mit den Möbeln hin? Wenn ich nicht mehr bin, bekommt alles mein Junge. Ich habe hier oben in meines Jungen Wohnung eine wunderbare Blumenzucht angefangen. Wie schön, Spitzchen, du hast ein Händchen dafür. Ja, Schatz, aber für dich nur einen Legatvertrag. Der Weg zum Friedhof ist so beschwerlich, so weit. Und im Winter, stell dir vor, ich falle und breche mir meine Knochen. Frage, hat ein Toter etwas davon, wenn man ihn besucht? Nichts, gar nichts. Und die Blumen verwelken. So, alles in Ordnung, die Pflanzen gegossen, bisschen durchgelüftet. Sonst noch was? Na, dann gehe ich wieder nach unten. Ja, gut, gehen wir. Schatz, ich bin wieder vom Einkaufen zurück. So hätte ich gesagt, wenn er noch da wäre. Ich meine, am Leben. Willi Becker, mein Mann. Ja, den habe ich noch nicht ganz vergessen. 4 Fotos hängen von ihm an der Wand. Das da, da haben wir gerade geheiratet. Sind wir nicht glücklich? Sieht man doch. Sind glücklich, aber ja, ich bitte Sie, sind Sie blind? Möchten Sie auch ein Brot mit Käse? Ein Glas Dunkelbier? Hören Sie, ich bitte Sie, mit mir etwas Brot und Käse zu essen und Sie lehnen es ab. Sehen Sie bloß zu, dass Sie abzischen, da ist die Tür. Der ist abgedüst. So. Prost. Spitzchen, wie sollen wir unser Kind nennen? Was für einen Namen, Schatz? Was hältst du von Peter? Und wenn es ein Mädchen wird, Gisela. Ach, sehr gut. Möchten Sie ein Stück mit Blutwurst? Ein Brot mit Blutwurst? Kommen Sie, nehmen Sie. Nehmen Sie Senf? Okay, ich streiche Ihnen ein wenig Senf auf die Wurst. Ein Glas Dunkelbier oder möchten Sie normales Bier? Ich habe eine verdammt miese Langeweile. Eine scheiß Langeweile. Ich lebe doch nicht bis zum Ende meines Lebens hier in diesem Gespritzterhaus. Ach, das Radio aus. Los, dieses blöde Radio aus. Ich hab gesagt, dieses Radio aus. Wetter ist herrlich, da muss man doch einen Liegestuhl holen. Schatz, holst du die Liegestühle? Ach, diese Luft. Wahnsinnig. Peter, lass bitte die Ameisen leben. Ich frage mich und dich auch, warum muss ich allein in diesem Garten sitzen mit diesen Tieren und Pflanzen und der Himmel? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entschuldigen Sie bitte, Frau Meier oder Schmitz, wie Sie heißen. Wie schreiben Sie sich denn? Also entschuldigen Sie, ich war eingeschlafen, ich habe geschlafen. Kommen Sie näher, noch näher. Haben Sie Angst vor mir oder keine Lust? Passen Sie auf, da ist ein Maulwurfshügel. Willi! Willi, mein Mann kommt gleich und ruft den Krankenwagen an. Das sieht ja scheußlich aus. Haben Sie große Schmerzen? Peter, lass die Ameisen in Ruhe. kann euch alle nicht mehr sehen. Ihr seid hier Luft. Luft. Macht, dass ihr wegkommt. Verzieht euch, haut ab. Oh, das ist alles eine sehr, sehr große Scheiße, Edeltraut. Beruhige dich, Edeltraut. Ja, Edeltraut. Ich versuche es, Edeltraut Becker. Das ist gesunde Erde in meinem Garten, voller Regenwürmer. Ich gebe überhaupt keinen Dünger dazu. Es passiert doch alles sowieso. Wie soll ich mich ausdrücken? Die Zeit, nicht die Uhrzeit oder Jahreszeit, nein, nein, die Zeit an sich. Oder gibt's das auch nicht? Wie es kein Pyrol mehr in meinem Garten gibt. Es gab früher, das ist lange her, in meinem Garten einen Pyrol. Für etwa eine halbe Stunde einen Pyrol. Na und, wenn er aus dem Zoo entflogen ist oder sonst wo, ich hab gerufen, Willi, komm schnell, hier sitzt ein großer gelber Vogel. Willi schreit, das ist doch ein Pyrol. Ach, ein Pyrol? Ein Pyrol, kapier, es ist das Erlebnis mit dem seltenen Vogel, das haften bleibt. Immer nur Spatzen oder Amseln, da bleibt nichts haften. Kapier, Edeltraut, nur das ganz seltene Erlebnis bleibt im Hirn stecken. Das seltene Erlebnis ist wie ein Lottogewinn. Wahrscheinlich haben viele Menschen überhaupt kein einziges seltenes Erlebnis. Eine Geburt ist kein seltenes Erlebnis. Das Erlebnis hat jeder, der lebt. Glaubst du, liebe Edeltraut, dass im Herzen Augen sind? Aber ja, aber es hilft mir heute und vorher und nachher überhaupt nichts. Ich will sagen, es ist mir momentan scheißegal. Was will diese dumme Printe eigentlich? Hat ein ganzes Haus, einen großen Garten für sich allein und geht wie nicht gescheit durch die Welt. Es gibt überall hunderte Angebote von Kirchen, von Altenclubs, von Stadt und Dorf und Land, Wandervereine und Skatschwestern, Bingo und Schwimmen, wo junge Dinger im Schwimmbad rumhopsen und den Alten im Bewegungsbad zeigen, wie man Beine und Arme richtig hochbekommt. Pfarrer, die im Kirchvereinsheim den Alten Kaffee und Kuchen geben und Witze erzählen. Krankenschwestern, die ans Bett der Alten kommen. Na, was rede ich, so alt bin ich ja nur auch wieder nicht. 60, Mensch. 60. Also, die Krankenschwestern, die sich mit ihren kugelrunden Hintern auf die Bettdecke setzen und mit den alten Schiffe versenken spielen. Und die schwarzen Kerle, diese Beerdigungsunternehmer, schreiten auf den blanken Fluren rum. Einen Sack aus Fichte, aus Kiefer, aus Buche, aus Eiche. Wir haben einen Ladenhüter, einen Sack aus bester afrikanischer Nashornbuche. Doch, es gibt sowas in Afrika. Und hier ein Sonderangebot. Japanische Ringkämpferkirsche. Wo ist die Leiche? Haben Sie die Leiche gut bezahlt? In Ordnung, Sie nehmen die Fichte. Fritz, pack mal an. Die Leiche kommt in die Fichte. Leg deine kleine, süße Hand, liebe Edeltraut, mein Spitzchen, auf meinen Bauch. Und jetzt müsste die Zeit anhalten, so wie ein Intercity im Bahnhof anhält. War das nicht eine Bachstelze? Seit Jahren kommt keine Bachstelze in meinen Garten. Spatz Willi, ich möchte dich was fragen. Bitte frag. Also, fühlst du etwas wirklich Schönes, wenn du mit mir zusammen bist? Oder fühlst du dich ungefähr so wie ein Büffel? Was fühle ich? Wovon sprichst du, mein Spätzchen? Ich fühle so, wie ein Mensch fühlt und nicht wie ein Büffel. Ja, du bist ein wirklich guter Fühler, lieber Willi. Drauf, los, zuckeln, wie eine Sau grunzen und absteigen. Das ist ist eben so. Das geht überhaupt nicht anders, Edeltraut. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn ein Klempner einen Nippel in eine Muffe schraubt und diese Verbindung in eine Wasserleitung einbaut und zum guten Ende das Wasser aufdreht und dieses Wasser aus dem Kran läuft, das ist ein Ergebnis, eine passende Verbindung, eine Einheit. Ich bin deine Einheit. Einen besseren findest du nicht, mein Spitzchen. Ja, mein Schatz. Ich gebe dir noch einen Gemeinplatz obendrauf, mein Spitzchen. Ein einziger Fingerdruck einer Friseuse in den Nacken. Meinetwegen ist das mein Nacken, ist manchmal erotischer als die dollste Vögelei in irgendeinem südostasiatischen Bums. Haust du wohl aus meinem Garten ab, du Kind vom Nachbarn mit dem verlorenen Ball? Dann soll dir dein Vater einen hohen Zaun bauen. Da kann der Ball nicht mehr rüberfliegen. Willst du ein Bonbon? Nee, kannst mich mal besuchen und ohne Ball und nicht nur, weil dieser blöde Ball. Und so weiter und so weiter. Sag mal, Edelrott, bist du bescheuert? Du redest so, als wenn ein Kind in deiner Nähe ist. Und es ist weit und breit kein Kind in deiner Nähe. Und du bist ja vollkommen verrückt. Das ist mein Keller. Ich meine, unser Keller. Oder ist das ungenau? Also ich bin doch allein hier. Ja, ja, also dann doch mein Keller. Edeltraut, glotzt dir die Heizungsrohre und die Wasserrohre und die Abflussrohre an. Die sind ziemlich alt, die müssen ausgewechselt werden. Ja, natürlich, das muss alles raus und neu. Machen Sie mir einen Preis, Herr Installateur. Ach so, mit 10.000 bin ich gut bedient. Was macht denn Ihr Mann von Beruf und Ihr Sohn von Beruf und der Bundeskanzler von Beruf und der Gärtner von Beruf und der Rechtsanwalt von Beruf? Damit wollte ich ja nur sagen, von Beruf. Vielleicht machen Sie die Rohre in Heimarbeit neu, Frau Becker. Da sparen Sie die Kosten für die Arbeitszeit. Eine Stunde Rohre zusammenfummeln. Kostet 55 Mark. Edeltraut, komm weiter. Wir gehen jetzt in den Hobbykeller. Sie haben einen Hobbykeller, Frau Becker? Ach ja, Frau Dingsbums, schauen Sie nur. Leer, Luft, nur Luft. Ich könnte mich hier aufhängen, im Hobbykeller verwesen. Das stinkt durch das ganze Haus. Verrückt, er hängte sich auf. Und der Gestank kam den Hausnachbarn erst nach 3 Wochen in die Nase. Nur unter Atemschutz konnte die Feuerwehr die halb verweste, von Ratten angefressene Leiche bergen. Die Leiche spuckte aus unerklärbaren Gründen ein Stück Seele auf. Also, diese Luft in diesem blöden Hobbykeller. Puh. So. Fenster auf. Hoffentlich kommen mir keine Mäuse ins Haus. Glaubst du, Edeltraut, die Liebe kommt noch mal zu dir? Was dir nun, Spitzchen, jetzt redest du von Mäusen und sofort ohne Pause von Liebe. Dazwischen kommt eine Pause. Mein lieber Willi, ich spreche von der Liebe zwischen jungen Menschen. Schließlich haben sie sich doch geliebt. Sie haben sich doch bei ihrer Hochzeit geliebt. Dieser Raum ist der Eisenbahnraum. Hier hat Peter seine elektrische Eisenbahn aufgebaut, gehabt. Um genau zu sein. Aber ich höre die Eisenbahn surren. Wenn ich ganz leise bin, höre ich die Eisenbahn über die kleinen Gleise fahren. Nee, ich höre nichts. In meiner schönen Wohnung liege ich auf dem Sofa und habe vor mir meinen herrlichen Garten. Ich sehe meinen tollen Garten von meinem Wohnzimmer aus, wenn ich wie jetzt auf dem Sofa liege und mich etwas ausruhe. Lege ich mich andersherum, schaue ich auf die Wohnzimmerwand. An der Wohnzimmerwand steht ein kleiner Schrank und auf dem kleinen Schrank steht ein Foto von Willi. Ein Foto von Peter. Ein Foto von Willi und von mir und ein Foto von uns dreien. Setze ich mich auf, etwa so, blicke ich auf den großen Wohnzimmerschrank, der aus guter deutscher Eiche gebaut ist und uns alle überleben muss. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Oh, ara. Daram pariri di, daram papi, daram papa, daram papi di di, harari darim, rariri di. Dieses Haus ist ein Museum. Mit Zwiebelmettwurst, sie gespenst. Ja, ich möchte ein Brot mit Zwiebelmettwurst, Edeltrottbäcker, lalalala, Spätzchen. Glauben Sie an den lieben Gott, Frau Becker? Was denn sonst? Natürlich, aber ich glaube an ihn. Das ist ja eine potzdumme Familie gegenüber. Wenn die mich nur einmal besuchen würden, ein einziges Mal anschellen und mich besuchen. Aber auf die Idee kommen die ja nicht, da sind die ja viel zu blöd. Ja, ich habe einen Jungen und er besucht mich auch. Und seine Lebensgefährtin besucht mich auch. Was wollen Sie eigentlich von mir? Lassen Sie mich bitte zufrieden. Seine Hosen, seine Hemden, seine Jacken, die Schuhe, alles verbrenne ich. Ich habe die Sachen bis heute aufgehoben. Im Garten brennt ein lustiges Feuer, meine lieben Nachbarn. Und die Schuhe ülmen ganz schön. Wenn ihr die Polizei rufen möchtet, kann ich es auch nicht ändern. Ich habe hier ein paar Pfund Kartoffeln. Ich sage einfach, ich mache ein Kartoffelfeuer, oder wie das heißt. Möchten Sie auch eine gebackene Kartoffel, Herr Wachtmeister? Die Socken ins Feuer! Die Unterhosen, Unterhemden, Schlips und Taschentücher. Oh, wie das brennt, wie das qualmt. Willi, deine Sachen verbrennen, damit du es weißt. Deine gesammelten Schriften über das Liebesleben der Tanzmäuse auch. Asche. Warme, schwarze Asche. Sie glüht noch. Spätzchen, trauerst du immer noch deinen Eltern nach? Ja, Spatz, aber es flaut langsam ab. Ja, das gibt's nicht. Ihr kommt mich mal wieder besuchen. Tag, Peter. Tag, meine Liebe. Wie geht's euch? Du bist dick geworden, mein Junge. Och, ich hab keinen Kuchen da. Ach, ihr habt Kuchen mitgebracht. Wie möchtet ihr den Kaffee? Stark? Erzählt, wie geht's euch? Erzählt mir, greift zu. Ach, der Kuchen schmeckt fantastisch. Wie lange bleibt ihr? Kinder, warum wollt ihr nicht oben in die Wohnung einziehen? Wisst ihr was? Gehen wir nach oben. Warum denn nicht? Ich bitte euch. Ja, warum denn nicht, Peter? Peter, warum denn nicht? Ach, ihr wollt schon wieder gehen? Ach so. Ihr wollt noch woanders hin. Wohin denn? Das ist ja auch nicht so wichtig. Auf Wiedersehen und besucht mich bald wieder. Ich soll nach euch kommen. Und wie komme ich dahin? Nein, nein, das schaffe ich nicht mehr, Kinder. Ich bin 60 und wir passt auf das Haus, auf Einbrecher kommen und stehlen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und weg sind sie. Ich habe meinen Teddybär, Spätzchen, du. Ildraut, schmeiß endlich diesen Teddy fort. Nein, Willi, den habe ich als Kind bekommen und schmeiß ihn nicht weg. Da-da-param, da-ram-papa, da-ram-papa, wer will denn traurig sein? Wer will denn Trübsal blasen? Das ist mein Teddybär. Ich gehe gleich in eine Kneipe tanzen, tanzen und tanzen und tanzen und tanzen. Ra-ram-papam, da-ram. Ich bin ganz kaputt vom Tanzen. Willi, das gibt's nicht, aber es gibt's doch. Ich habe zum 100. Mal gesehen und mich gewundert, da wird ein Haus mit Garten verkauft. Okay, sie wechseln den Besitzer, aber selten lassen die neuen Besitzer den Garten einfach so, wie er ist. Sie machen wertvolle Bäume um, sie hacken alles ab, sie graben Wurzeln aus wie die Bekloppten, sägen sie Nusshecken ab, graben sämtliche Rosen um und zum Schluss ist alles kahl und nackt. Dann aber pflanzen sie mickrige, dämliche Sträucher an, setzen kleine, schmächtige Bäumchen in den nackten Garten. Es geht ihnen nur ums Pflanzen, ums Besitzen. Sie dulden nicht den Apfelbaum vom vorherigen Hausgrund- und Gartenbesitzer. Ich glaube nicht, dass sie im Haus eine neue Kloschüssel einbauen. Da scheißen sie weiter drauf. Die kann man ja auch nicht pflanzen. Darampapama. So, so, mein Teddy, nun schlaf. Es ist schon 8 Uhr. So ist es brav. Mama, guck noch ein bisschen Fernsehen. Edeltraut, schmeiß den Teddy weg. Der muss ja voller Läuse sein oder so. Willi, wage es und vergreif dich an meinem Teddy. Bitte, lass meinen Teddy in Ruhe. Bitte, gib den Teddy. Oh. Das gibt's nicht. Da latscht ein alter Kerl mit einer jungen Frau umschlungen die Straße rauf. Da hat er wohl ein Stück unberührte wilde Natur in der Hand. Hoffentlich stürzt er nicht ab. Der sollte immer einen Erste-Hilfe-Kasten in der Nähe haben und die Junge bringt einen Leichengräber. Ich, Edeltraut und ein junger Kerl. Das wäre lachhaft. Ich, Spätzchen, mit einem jungen Mann. Zu komisch. Da will ich meine Ruhe und soll so ein Früchtchen beherbergen, der an mein Haus will, der meinen Körper belästigt und mir blaue Flecken macht. Was bilden sich diese Fatzken auf ihren scheißkackbraunen Körper ein, auf ihre Hühnereier, auf ihre stinkenden, ausfahrbaren Skelette, auf ihre dämlichen Wackelpudding-Ärsche. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Gute Nacht, ihr Sorgen leckt mich am Dings bis morgen. Ich nehme seinen Namen ab sofort nicht mehr in den Mund. Ich stehe auf und die Sache ist erledigt. Auch Spatz und Spätzchen ist weg. Ich werde von ihm ab jetzt als der sprechen oder er. Sein Name ist mit ihm verfault. Weg, Ende. Das ist mein Bier. Ja, das ist dein Bier. Dass du nicht mehr ganz richtig tickst, aber auch wer quatscht eigentlich von morgens bis abends mit sich selbst? Ich. Teddy, dich schmeiß ich bald weg. In den Müll. Außerdem werde ich mir ein Zimmer für mich ganz alleine einrichten. Kein ganzes Haus, das habe ich ja. Nein, liebe Edeltraut, ein Zimmer nur mit Möbeln und Gegenständen, die du unbedingt zu deinem Leben brauchst. Ja, was brauche ich denn unbedingt zu meinem Leben? Eigentlich doch nur was zu essen und trinken und eine Stelle zum Schlafen, oder was? Ja, essen und trinken und schlafen. Quatsch. Das Leben besteht, meine liebe Edeltraut, aus vielen anderen Dingen. Du bist doch kein Wellensittich. Es ist meiner Meinung nach logisch und nur gerecht. Ich werde die gesamte Wohnungseinrichtung in Peters Wohnung... Ach, Blödsinn, Peters Wohnung. Er will sie ja nicht, Edeltraut. Sag mir, warum will er sie nicht? Ich weiß es nicht. Und mir ist es auch mittlerweile scheißegal. Ich werde die gesamte Wohnungseinrichtung oben verschenken. Nein. Ich werde es zu Kleinholz machen. Ja, ja, da gehe ich mit der handlichen Axt dran. Mit der niedlichen Säge, mit dem Fuchsschwanz. Glänzende Idee. Da habe ich was zu tun. Ein Stuhl vor dem Essen zersägen, nachmittags den Tisch, so geht die Zeit rum. Das Geschirr knalle ich einfach an die Wand. Wieso verkaufen Sie mir kein Gewehr? Ein einfaches Gewehr nur. Ich dachte an einen Drilling. Ein Lauf mit Schrot, ein Lauf mit einer 22er Kugel und schließlich im dritten Lauf ein Wildschweingeschoss. Nein, ich bin keine Jägersfrau. Ich habe keinen Waffenschein. Was soll ich mit einer Schreckschusspistole eine Fliege erschrecken? Hören Sie, junger Mann, diese Bar mag ja ganz hübsch sein und der Schnaps das Glas für 30 Mark und die tollen Frauen mit ihren niedlichen Brüsten, die so wippig blühen, aber verkaufen Sie mir eine Pistole. Hier, 1000 Mark. Geh weg, du blöde Alte. Was, blöde Alte? Hau ab, du bescheuerte Oma. Was, bescheuerte Oma? Hör mal, du miese junge Sau, lass mich los. Hey, du vergreifst dich an einer alten Frau. Hilfe, Hilfe, hey. Und jetzt kommt natürlich ein Krankenwagen und im Krankenhaus wird meine Platzwunde genäht. Was ein Quatsch. Also diesen Mist in der Zeitung, diesen Fortsetzungsroman lese ich nicht mehr weiter. Die Axt. Natürlich, die Axt wartet im Keller. Warum tust du das? Das ist doch sowas von sinnlos. Sinnlos. Nein. Nein, ich bin nicht am Verrücktwerden. Aufhören. Die Wale sollen aufhören zu sprechen. Nein, Edeltraut, lass sie singen und sich Geschichten erzählen. Du kannst dir dabei das Sofa zertrümmern. Aber jetzt habe ich's raus. Die Wale singen im Radio. Gott sei Dank. Und ich dachte, mein Kopf spielt Karussell. So. Die Tischgruppe ist hin. Und ich schwitze. Die Arbeit ist echt gesund. Man sägt und hackt. Aber jetzt mache ich mal Pause. Ach. man machen könne, was man will. Wozu man Lust hatte, ohne lang zu überlegen. Zum Beispiel glücklich sein. Ein bisschen kleines Glück nur. Das geht nicht, das klappt nicht. Warum eigentlich? Und keiner kümmert sich oder fragt, geht's Ihnen schlecht? Mir? Ach nein, mir geht's so lala. Die Blumen am Fenster werde ich nach unten in meine Wohnung stellen. Und der Teppichboden kommt in den Keller. Hier bleibt nichts. Nichts als Luft. Woraus besteht denn so ein Haus? Aus Steinen, Dachpfannen, Holz und Glas, Rohren und elektrischen Leitungen. Und was ist ein Stein? Und was ist eine Dachpfanne? Und der kleinste Teil des Steines was? Und der kleinste Teil der Dachpfanne ist was? Und dieser überhaupt winzigste und kleinste Teil eines Steins ist was? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Dann könnte man ja fragen, Edeltraud Becker, woraus bestehst du denn? Wie viel Blut, wie viel Knochen, Organe, Haare? Und der kleinste kleine Teil vom kleinen Teil, dass dieser überhaupt kleinste Teil unteilbar ist. Wie fühlt dieser kleinste Teil sich an? Was denkt dieser kleinste Teil? Dass er ein Atom ist? Oder ein Stück Seele? Oder ein Stück Himmel? Oder ein Stück Scheiße? Das ist mir egal. Das interessiert mich nicht. Da nerven Sie andere mit, lieber Herr, Herr, liebe Dame, Dame. Ich muss kotzen. Hauen Sie ab, ich muss kotzen. Peter, hier ist deine Mutter. Was, ich spreche mit dem Tierheim? Ich wollte Herrn Peter Becker haben. Ja? Nein, ich wollte nicht das städtische Leichenverbrennungsbüro. Sowas gibt es. Ach, so ein Witz. Sie sind Friedhofsgärtner Müller, aber ich wollte eigentlich... Peter, bist du der Vorsitzende eines Erschießungskommandos? Ach, eine neue Partei und Sie sind Ihr Vorsitzender. Ich wollte eigentlich meinen Sohn sprechen. Ach. Die zersägten Möbelstücke schmeiße ich der Einfachheit halber aus dem Fenster raus in den Garten. Ich sitze auf dem Fußboden und schwitze. Das strengt an, Edeltraut. Das ist Männerarbeit, Möbel zersägen und zerhacken. Echt, wirklich. Oh. Oh, wie sich das anhört. Wie das jetzt schallt. Oh. Ist alles klar. Ich hänge auch alle Bilder ab. Mit den schönen Fotos, tu das Edeltraud, mein liebes Schätzchen, halt deine Schnauze. Halt deine Schnauze, Hund vom Nachbarn, halt deine Schnauze, Katze von irgendwem, halt deine Schnauze, Amsel vor dem Fenster, Brieftauben auf dem Dach, Schnauze halten, Wolken und Regen, Schnauze. Radio, Schnauze, Fernsehen, Schnauze, Film, Schnauze, Schnauze, Schnauze. Hey, ihr Wanderer, Schnauze. Du Kinderkrankenschwester, Schnauze. Herr Pfarrer, halten Sie Ihre Schnauze. Spiegel, vor dem das Liebespaar hockt und sich Ihre Geschlechtsorgane anglotzt. Schnauze. Frau, die gerade ein Kind bekommt. Schnauze. Jetzt habe ich die Schnauze voll von diesem Geschnauze. Edeltraut. Ciao. Könnte es sein... Dein Problem, meine ich, dass du ganz einfach Langeweile hast. Ich hab keine Langeweile, ich hab ja meinen Beruf. Ja, Willi, du hast deinen Beruf, du bist irgendetwas von Beruf, es ist egal, überflüssig zu sagen, auszusprechen. Aber es ist ein unglaublich langweiliger Beruf und bestimmt 100.000 Deutsche üben ihn aus. Es ist nicht der Rede wert, so einen Beruf auszusprechen. Edeltraud, du musst doch, wenn du 60 Jahre alt bist, natürlich muss ich das und habe ich ja auch Krankheiten. Was macht denn dieser Jüngling auf der anderen Straßenseite da? Den habe ich hier noch nie gesehen und der sitzt auf seinem Auto und raucht eine Zigarette. Ein motorisierter Einbrecher, der auskundschaftet und vielleicht weiß er seine Alte in einem Haus allein. Hey, Sie da, ja, Sie, was machen Sie da? Fahren Sie da weg? Im Kölner Zoo werden noch Zuschauer gesucht, aber ja, am Elefantengehege ist noch ein Plätzchen für Sie frei. Also was ist, ja? Der rührt sich nicht. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Krankheiten. Ich habe manchmal Ohrensausen, Zahnschmerzen, Kopfweh, Leberzwicken, Herzummern. Ich meine, das interessiert Sie doch nicht wirklich. Herr, Frau, Oma, Opa, Kind, Kindchen, lasst mich in Ruhe. Früher, wann war das früher? Wissen Sie das? Früher, damals, ja, damals, aber was passierte damals, Edeltraud, was war das? Oder vor damals, wo die Entscheidung ausgesprochen wurde, entweder Junge oder Mädchen zu werden, Mädchen, Frau, rechts der männliche Teil, der absterben muss und der doch lebt, in Willi, in Peter, natürlich, Willi ist der männliche Teil, Willi, der, ach, mir fehlen die Worte, es hallen meine Worte, ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Edeltraut, Spätzchen, sag, was du willst, Spatz. Nur deinen Namen aussprechen, nur deinen Namen hören, nur meine Stimme hören. Die Stimme, Stimme, Stimme, Stimme, Stimme, Stimme. Da liegen die Möbel im Gartenraum zerdeppert. Das gibt ein tolles Feuer. Hab das wirklich gut hingekriegt. Das gibt Leute, die dreimal täglich einkaufen. Ich tu eben Möbel zerfriemeln. Und schon kommen die Mäuse und nagen an dem Holz rum, knacke, zacke, knacke, zacke, knacke, zacke, mit ihren spitzen Zähnchen und den unverwüstlichen Magen, knacke, zacke, knacke, zacke. Die brauchen keine säurestoppenden Tabletten oder Kopfschmerzverwischtabletten oder zu wissen, wo die Indianer zur Welt kommen oder dass wir in der Milchstraße rumfahren. Diese Mäuse stehen mit ihren vier Beinen im Mäuseleben drauf, zack, zack, und weiter mümmeln. Haut ab! Und es geht euch schlecht. Edeltraut, warum sitzt du im Kirschbaum? Ach, dürfen nur Kinder im Kirschbaum sitzen? Es sieht so doof aus und komisch und merkwürdig. Es sind keine Kirschen da, nur Blätter. Na und? Ich sitze eben gern heute in meinem Kirschbaum. Wem geht das was an? Die Blätter verdecken mich. Huh! Siehst du? Niemand in der Nähe. Mit wem sprichst du eigentlich? Mit dir? Und wer bin ich? Du bist Edeltraut Becker. Vorsicht, der Ast bricht. Oh, ich halte mich schon fest. Du kletterst noch höher? So hoch ist der Kirschbaum nicht. Wenn es eine Buche wäre, ja dann. Hier oben ist es ziemlich windig. Hui, hui. Ich schaukel die Äste. Hui, hui. Das macht Spaß. Was? Diese Aussicht, diese verdammt gute Aussicht. Hallo, du flötige Amsel, Mensch, bleib doch, warum fliegst du fort? Ja, schau dir das Baby der Nachbarin an. Also da will doch jeder Fremde das süße, tolle Baby anfassen und streicheln. Jawohl, der Wind macht Dampf. Jetzt bläst ein wilder Wind, ein Sturm. Die Edeltraut sitzt auf dem Kirschbaum und spinnt. Nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch, au, au, au, das war kein weicher Fall. Alles heil geblieben, Gott sei Dank. Peter, was willst du hier? Da liegen deine Möbel. Alles kaputt. Nein, keine Einbrecher. Das habe ich ganz alleine gemacht. Mein bestes deine leere Wohnung aus, meine Lieben. Schaut euch um. Töfte, was? Wieso bin ich verrückt? Ich kann in meinem Haus machen, was ich will. Wenn ich hier so verflucht einsam und allein lebe, dann kann ich machen, was ich will. Meint ihr, ihr könnt mich verarschen. Es liegt doch auf der Hand, dass ihr nur darauf wartet, dass ich tot bin. Garantiert zieht ihr dann hier ein. Wette drauf, Edeltrompeter. Fummel nicht an meinen Blumen rum. Haut ab, verschwindet raus. Das interessiert mich nicht, das juckt mich nicht. Hört auf zu labern. Ich richte mir hier oben einen Sexshop ein. Nee, ein Puff. Ich suche mit ein paar Nataschas und Susi und Petra und Anin und Liesel von der Post und dann geht's los. Dann wird gevögelt. Wieso? Wieso bin ich nicht mehr ganz richtig? Das bringt mir pro Tag und Person 100 Mark. Wieso mache ich das nicht? Das Ordnungsamt, ach, bringt mich doch weg. Los, schleckt mich ins Irrenhaus. Na los, zischt ab. Ich möchte meinen Mittagsschlaf halten. Natürlich, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nächsten Samstag mich wieder besuchen. Peter, gib deiner Mutter einen Kuss. Komm her, Susanne, gib deiner Schwiegermutter einen Kuss. Willi. Ja, Edeltraut, was gibt's, mein Spätzchen? Ob ich bei der Deutschen Bank einen Kredit aufnehme? Neue Möbel davon kaufen. Das musst du selber wissen, Edeltraut. Ich kann dir da nicht mehr reinreden. Willi, ich hab doch alles zerdeppert. Die Tischgruppe, der kleine und der große Schrank, die süßen Bilder, sogar den Fernseher und das Radio und der Teppichboden und die Tapeten, alles ganz zerkleinert, Willi. Ja, Edeltraut, was willst du denn, Spatz? Liebst du mich eigentlich noch? Aber ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Schätzchen. Weißt du noch, Willi, vor 30 Jahren, da ist der Bagger gekommen und hat ausgeschachtet. Und die Maurer, weißt du noch, wir haben ihnen jede Woche oder was, jeden Tag einen Kasten Bier gekauft. Hatte Peter damals nicht dort im Sand gespielt? Ach, das ist so lange her. Ja, Edeltraut, sehr lange vorbei. Also wirklich, Edeltraut, ich muss ein ernstes Wort mit dir sprechen. Wenn Peter und seine Lebensgefährtin nicht im Haus oben wohnen möchten, das ist ihr Bier. Du ziehst daraus bestimmt falsche Schlüsse. Das ist aber dann mein Bier, lieber Willi. Ja, Edeltraut, das ist dann dein Bier. Sag mal, du Gnüterich, willst du mir hier Ratschläge geben, was ich zu tun und zu lassen habe? Wenn ich hier so allein im Haus lebe, dann verantworte ich das schon. Da misch du Wurzelzwerg dich mal nicht rein. Aber Spätzchen, so kenn ich dich ja gar nicht. Aber Spatz, so bin ich aber eben jetzt. Und nun halt du mal deine Klappe, ich möchte schlafen. Es ist 11 Uhr, eine Stunde vor Mitternacht. Oh, der Fernseher döst auch schon. Meine Blumen haben ihre Blätter eingerollt. Der Wind pennt draußen im Garten. Ein paar Mäuse fressen die Tischgruppe an. Weißt du, Willi, Peter, die Erde rast in der Milchstraße rum, immer rum und rum, wie ein Karussell, oder? Oder? Ach, ich habe keine Lust mehr zu reden. Ende. Sie hörten, wo Frau Becker wohnt, Hörspiel von Karl-Heinz Bölling mit Grete Wurm, Ton und Technik Dieter Stratmann und Mechthild Austermann, Regieassistenz Matthias Kunkel, Regie Hans-Gerd Krockmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1991. Noch ein kurzer Programmhinweis. Am kommenden Sonntag, dem 2. Juni, bringen wir zur gewohnten Hörspielzeit um 21.05 Uhr hier auf NDR 4 ein Stück von Albrecht Kunze, The Big Beat. Ein Hörspiel, das auf zeitgemäße Weise dem Verhältnis von Krieg und Entertainment nachgeht. NDR 4 Nachrichten. 22.05 Uhr. Murcia. Mitarbeiter der Hamburger Sonderkommission sind am Abend in Südspanien eingetroffen, um den dort festgenommenen Wolfgang Kosic zu vernehmen. Der 54-jährige mutmaßliche Remsma-Entführer war gestern Abend bei einer Verkehrskontrolle von der spanischen Polizei gefasst worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich auch sein Komplize Peter Richter in Südspanien aufhält. Kosic hatte sich bei der Festnahme an beiden Handgelenken die Pulsadern aufgeschnitten. Er wurde in ein Krankenhaus in Murcia eingeliefert und operiert. Lebensgefahr besteht nicht mehr. In dem Fahrzeug von Kosic stellte die spanische Polizei $157.000 sicher. Kosic und Richter sowie ein bisher unbekannter dritter Mann stehen in dringendem Verdacht, den Hamburger Millionär Jan-Philipp Remsma 33 Tage festgehalten und für seine Freilassung ein Lösegeld in Höhe von 30 Millionen Mark kassiert zu haben. Essen. Der Erpressungsfall des Supermarktkonzerns Aldi ist aufgeklärt. Zwei in Halle an der Saale festgenommene Brüder gestanden heute vor der Polizei in Essen, dass sie mit Sprengstoffanschlägen 3 Millionen Mark von der Lebensmittelkette erpressen wollten. Gegen die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer wurde Haftbefehl erlassen. Nach den Verhören gehen die Beamten davon aus, dass die Brüder ohne weitere Komplizen handelten. Die Fahndung nach einem dritten, noch unbekannten Mann wurde deshalb eingestellt. Als Motiv für ihre Tat gaben die Verhafteten Geldmangel an. Bonn. Wegen der anhaltenden Proteste gegen das Sparpaket plant die Regierungskoalition offenbar gewisse Korrekturen. Führende Unionspolitiker berichteten von Überlegungen, Mütter von der geplanten Heraufsetzung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre auszunehmen. Nach den Worten von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth prüfen Regierungskreise derzeitig Müttern, für jedes Kind den Ruhestand ein Jahr früher zu ermöglichen, ohne deren Rente zu kürzen. Ankara. Die türkische Regierung unter Ministerpräsident Yilmaz steht offenbar vor dem Ende. Die Islamistische Wohlfahrtspartei brachte heute einen Misstrauensantrag gegen das Kabinett ein, der auch von der Partei des Rechten Weges unter Tansu Çiller unterstützt wird. Da beide Parteien zusammen im Parlament über eine bequeme absolute Mehrheit verfügen, dürfte das Aus für die Regierung Yilmaz sicher sein. Der Regierungschef will nach eigenen Worten so lange im Amt bleiben, bis in der Türkei eine neue tragfähige Koalition gefunden wird. Tirana. Bei den Wahlen in Albanien hat es offenbar zahlreiche Unregelmäßigkeiten gegeben.